auch wenn ich ganz ich bis zu Herzen Schritten, mit beherzten Schritten, auch wenn ich Gott zum Grabe herzte, ich Gott zum Grabe Schritten, auch wenn ich Gott zum Grabe, auch wenn ich Gott zum Grabe führt, so geh ich mit beherzten Schritten, auch wenn ich Gott zum Grabe führt. Ich Auch wenn mich Gott zum Grabe führt.